Bitte helfen Sie mir. Der Podcasten. Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasten. Ein Podcast mit Briefen. Und für diesen Podcast kippen wir das Briefgeheimnis. Ja, es handelt sich dabei nicht um den regulären Sylphmedia.de Podcast, sondern um eine kleine Sonderserie. Vor vielen Jahren habe ich Briefe an große Unternehmen geschrieben und diese Briefe werde ich jetzt hier euch auf die Ohren geben. Es sind Briefe mit außergewöhnlichen Anfragen an Unternehmen und mit ebenso außergewöhnlichen Reaktionen und Antworten von Seiten dieser Firmen. Und der erste Brief in unserer ersten Ausgabe wird sein an die Beiersdorf AG und es geht um eine Katze, Tesafilm und um Gefühle. Ja. Den Brief habe ich am 15. Mai 1998 an die Beiersdorf AG geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich lebe nun seit 5 Jahren mit meinem Perserkater Friedrich Wilhelm zusammen, der im Gegensatz zu mir, dem ordnungsliebenden Menschen, alles in ein Chaos verwandelt, das nicht nied- und nagelfest ist. Aus diesem Grund habe ich schon des Öfteren auf die Hilfe ihrer Tesa-Produkte zurückgegriffen, die ihre Aufgabe zu meiner vollen Zufriedenheit erfüllten. Ein beliebtes Angriffsobjekt meines Mitbewohners sind die Fernbedienungen meiner Unterhaltungselektronik. Da entdeckte ich in einem Geschäft in meiner Nähe die Powerstrips-Befestigungsclips. Ich kaufte gleich 2 Packungen, eilte nach Hause. Ich plante mittels dieser Clips sämtliche Fernbedienungen in einer für Friedrich Wilhelm unerreichbaren Höhe anzubringen und machte mich auch sofort an die Arbeit. Öffnete die Verpackung und befestigte an jedem der 4 Clips je einen Powerstrip. Dann löste ich das 2. Deckpapier vom Strip, um ihn nun samt Clip an der Wand zu befestigen. Leider wurde meine Tätigkeit durch das Klingeln des Telefons unterbrochen und ich hinterließ meine angefangene Arbeit auf dem Schreibtisch. Nach Beendigung des Telefonats war eine Wiederaufnahme der sicher vor Wilhelm Friedrich Aktion nicht mehr möglich, da dieser sich bereits auf meinem Schreibtisch in den Befestigungsclips wälzte. Das spurlose Ablösen des Clips oder der Clips im Fell des Katers war nicht praktikabel und so musste ich sie aus seiner schönen Haarpracht mittels einer Schere entfernen, womit sie unbrauchbar wurden und ich sie dem Abfalleimer übergab. Darüber hinaus ist seitdem auch Friedrich Wilhelms Ego stark angekratzt und er verhält sich mir gegenüber extrem distanziert. Da sie mit dem Slogan werben, Tesa hält die Welt zusammen und auch nicht ganz unbeteiligt an der Krise zwischen mir und meinem Mitbewohner sind, bitte ich sie, mir bzw. uns ein paar hilfreiche Tipps zu geben, die die Wogen in unserer Beziehungskrise wieder glätten. In unterhaltsamer Erwartung auf Ihre helfenden Vorschläge und mit bindendem Dank im Voraus verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ja, das war der Brief an das Unternehmen. Wie dieses Unternehmen reagiert hat, das erfahrt ihr in der kommenden Ausgabe des Podcastens. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und macht keine Dummheiten.